Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Édouard Louis ist gerade mal 20, als der Soziologiestudent in Paris literarisch mit seiner Familie abrechnet und mit der nordfranzösischen Provinz, in der er aufgewachsen ist. Die ist ungebildet, schwulenfeindlich, gewaltbereit und reaktionär, also auch die Familie wie die Provinz. Die Leser sind geschockt und fasziniert von diesem schonungslosen Blick. Immer wieder pflegt Édouard Louis Kontakte zur Soziologie und zur Philosophie, um über die zu sprechen, die lange keine Stimme haben im Land, bis die Gilets jaunes auf den Plan treten, die Gelbwesten. Sie klagen an und sie stellen Forderungen. Vor diesem Hintergrund kommt das dritte Buch von Édouard Louis in den Handel, der inzwischen 26 ist. Es heißt »Wer hat meinen Vater umgebracht?« und Sigrid Brinkmann weiß mehr darüber. Guten Morgen. Guten Morgen. Der Titel klingt so, als könnte es sich um eine Anklageschrift handeln. Dabei hat das Buch nur 77 Seiten. Wie passt das zusammen? Sehr gut zusammen. Es ist ein sehr zorniges, knappes Pamphlet in Form eines Monologs geworden, der sich direkt an den Vater richtet. Der lebt übrigens noch, der ist nicht tot. Umgebracht worden. Er ist durch einen Arbeitsunfall und die Streichung von Sozialleistungen aber zu einem körperlichen Wrack geworden. Louis urteilt wirklich sehr scharf. Er spricht die Regierenden schuldig und er nennt Namen. Nicolas Sarkozy und Martin Hirsch, schreibt er, haben dir das Rückgrat gebrochen. François Hollande und El Comir haben dir die Luft genommen. Emmanuel Macron stiehlt dir das Essen direkt vom Teller. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter in seiner Anklage und vergleicht die Staatspräsidenten indirekt mit Mördern, die niemals für ihre Taten belangt worden sind. Stichwort Macron, Stichwort Staatspräsident, Stichwort Regierungsklasse. Die werden seit Wochen durch die Bewegung der Gilets jaunes angegriffen. Hat Louis mit diesem Buch die öffentliche, die sichtbare Wut vorweggenommen? Ja, das finde ich schon. Wenn er den Vater zum Schluss sagen lässt, die Zeit sei reif für eine ordentliche Revolution, dann klingt das vielleicht ein wenig zu glatt, weil wir diesen Vater aus seinem ersten Buch kennen und das ist jemand, der ist wirklich mit Vorurteilen behaftet, aber er hat doch eben ein gutes Gespür für das, was aufgestaut wurde. Eine Wut, die sich eben so leicht, wie wir sehen, weil die Demonstrationen ja weiterlaufen, überhaupt nicht beschwichtigen lassen wird. Édouard Louis hat Soziologie studiert und er ist eng befreundet mit einem älteren Soziologieprofessor, Didier Eribon, den man vielleicht auch hier kennt. Vor 3 Jahren ist er bekannt geworden durch einen Sachbuch-Bestseller Rückkehr nach Reims. Beide kommen aus der Arbeiterklasse und wissen, wie die von links nach rechts hin zum Front National gedriftet ist. Beide haben ein Feindbild, würde ich sagen. Das ist die Bourgeoisie. Louis steht klar auf Seiten der Gelbwesten, er teilt vielleicht nicht jede Position, aber er findet es eben richtig, dass die Bürgerlichen jetzt dazu gezwungen werden, ihre soziale Verachtung und dass es die gibt und dass sie so empfinden, das ist für ihn eine ausgemachte Sache, dass diese Verachtung für die unteren Schichten nicht länger kaschiert werden kann. Sie haben von einem Pamphlet gesprochen, von einer Anklageschrift, von einer Kampfschrift, aber ist es denn auch Literatur? Ich finde, es gibt einen zarten, poetischen Prolog, der sich deutlich abhebt. Und wenn Édouard Louis eingangs Rückschau hält, wenn er das erste Wiedersehen mit dem Vater nach 5 Jahren beschreibt und Szenen seiner Kindheit und Jugend wachruft, dann ist er sprachlich präzise, eher etwas zurückgenommen, auch bei der Einordnung schmerzlicher Momente. Man kann sehr gut nachvollziehen, wie einsam der junge Édouard war, wie sehr er darunter litt, dass die Eltern ihn wegen seiner Homosexualität verleugnet haben. Mit sehr, sehr viel Empathie zeichnet er das ärmliche Milieu, aus dem er kommt, nach. Also die Trinkerei, Schläge, die es gab, die Sprachlosigkeit der Eltern, auch der Arbeiter im Ort, die alle so tun, als hätten sie ihr Leben unter Kontrolle und als hätten sie dieses harte Leben, zu dem sie gezwungen werden, selber so gewollt. Und dabei belügen sie sich. Louis zeigt mit diesem Buch, ich denke, das ist das große Anliegen, den körperlichen Verfall des Vaters, den er bindet an das, was andere durchleben. Also der Verfall des Vaters wird stellvertretend begriffen für ja, den Niedergang einer Klasse. Und das ist ein soziologisches Symptom. Frankreich ist marode und Frankreich ist marode gemacht worden. Philosoph und Schriftsteller Jean-Paul Sartre hat den Begriff der engagierten Literatur geprägt. Steht Louis in dieser Tradition? Ja, würde ich schon so sehen. Schreiben muss unbedingt für ihn einen außerliterarischen Nutzen haben. Das heißt bestenfalls Handlung initiieren. Er hat ein Ziel. Das Ziel seines Schreibens ist es, Scham in der Welt zu verbreiten, politisch Verantwortliche zu beschämen für die Ungerechtigkeit, die Ungleichheit, die sie zementieren, und Leser zu beschämen für das Wegsehen. Übrigens hat der Élysée-Palast nach dem Erscheinen des Buches in Frankreich direkt getwittert, man stelle fest, dass der Autor Macronist sei, ohne es zu wissen, was der natürlich postwendend so kann man es auch nennen. Beantwortet hat. Das ist eine ziemlich fiese Taktik der Vereinnahmung, die man natürlich nicht, die er nicht stehen lassen konnte. Ich finde, das Buch hat ein bisschen zu viel Pathos. Ich finde es richtig auf das Verstummen und auch auf die Unsichtbarkeit einer breiten gesellschaftlichen Schicht hinzuweisen. Aber, und das spürt man auch seinen Zeitungstexten an, er bindet alle Erfahrungen auf die Erfahrung seines Vaters zurück, und das zeigt, dass der Horizont doch etwas eng gesteckt ist. Sigrid Brinkmann stellt Édouard Louis vor. Wer hat meinen Vater umgebracht? 77 Seiten für 16 Euro sind bei Fischer erschienen, und übersetzt hat Hinrich Schmidt-Henkel.